Zweites Kapitel: Sensation um einen gefälschten Papyrus. Der am Ende des vorherigen Kapitels besprochene ägyptische Papyrus erträgt in der offiziellen Liste der griechischen Handschriften des Neuen Testaments die Signatur P52, bietet uns eine willkommene Gelegenheit, sogleich eins der wichtigsten Probleme der handschriftlichen Überlieferung der Evangelien kennenzulernen. Von der Sensation, die der Fund dieses Papyrusbruchstückes mit den Versen aus dem Johannesevangelium erregte, hörten wir schon, und auch von der Genugtuung der Theologen darüber, dass nunmehr die leidige Frage nach der Entstehung des vierten Evangeliums endgültig gelöst sei. Mit P52 liege der Beweis vor, dass das Johannesevangelium nicht, wie bisher angenommen, erst um das Jahr 150 oder sogar noch später verfasst wurde, sondern dass seine Niederschrift bereits um das Jahr 90 erfolgt sein müsse. Die Entstehungszeit des vierten Evangeliums, ein halbes Jahrhundert und mehr vorverlegt, das war allerdings eine gewaltige Überraschung. Auch für die Leugner der Geschichtlichkeit Jesu ist P52 von größter Bedeutung. Auf den ersten Blick scheint freilich der Papyrus den Leugnern arge Verlegenheit zu schaffen und ihrer hyperkritischen Theorie den Todesstoß zu versetzen. Denn theologischerseits kann man mit Recht folgendermaßen argumentieren: Da das zuletzt geschriebene Johannesevangelium, wie P52 beweist, schon um das Jahr 90 fertig vorlag, so müssen die voraufgehenden drei synoptischen Evangelien bereits bald nach Jesu Tode verfasst worden sein. Das gilt vor allem von dem frühesten, dem Markus-Evangelium. Stellen wir uns nun, so entgegnen die Theologen weiter, diese Dinge in der Praxis des Lebens der Urchristen vor, so sagt uns der gesunde Menschenverstand, dass es ganz unmöglich war, um das Jahr 50 die völlig erdichtete Geschichte eines Religionsstifters Jesus, der erst ganz kürzlich verstorben sein sollte, im Volke zu verbreiten, wenn dieser angebliche Stifter in Wirklichkeit gar nicht gelebt hätte. Da ein solch offenkundiges Betrugsunternehmen einfach nicht hätte durchdringen können, weil ja jedermann den groben Schwindel zu widerlegen imstande war, so muss Jesus von Nazareth wirklich und wahrhaftig eine Gestalt der Geschichte sein. Gegen die Logik dieser Beweisführung lässt sich in der Tat vernünftigerweise nichts einwenden. Müssen sich die Leugner der Geschichtlichkeit Jesu also geschlagen geben? Noch nicht. Nur unter einer Bedingung wäre ihre Theorie erledigt, und diese Voraussetzung lautet: Es muss feststehen, dass die Evangelien wenigstens im Großen und Ganzen die historische Wahrheit berichten. Nehmen wir ruhig einmal als bereits erwiesen an, Jesus und seine Jünger seien historische Persönlichkeiten. Was bezweckten nun die Verfasser der Evangelien mit der Darstellung des Lebens Jesu in ihren Schriften? Sie wollten ihre Schriftstücke nicht in Schubladen versenken, sie wollten die aufgezeichnete Botschaft von Jesus allen Volken bekannt machen. Die Evangelien sollten Anhänger für die neue Religion dadurch werben, dass die Wahrheit über Jesu Leben und Wirken verkündet wurde. Wie die Verfasser selbst berichten, standen sie mit ihrer Sache einer Welt von Feinden gegenüber, denn ihre Mitbürger, zumal die regierenden und einflussstarken Kreise der Bevölkerung, zeigten sich als erbitterte Gegner der neuen gotteslästerlichen Religion. Wollte man solche Feinde besänftigen oder gar für sich gewinnen, so durfte man ihnen nicht noch mit Fauststücken Lügen kommen. Die Evangelienschreiber durften einen angeblich vor ein paar Jahrzehnten verstorbenen Religionsstifter nicht nur nicht in Bausch und Bogen erdichten, sie waren auch durch die Umstände gezwungen, hinsichtlich der historischen Hauptdaten des Lebens Jesu streng bei der Wahrheit zu bleiben, die ja noch vielfach bekannt war. Dass man dem Stifter einige unkontrollierbare Wundertaten andichtete, fiel nicht ins Gewicht. Aber was unbedingt mit den Tatsachen übereinstimmen musste, das waren die Personalien Jesu und seiner Jünger. Über die Tatsache beispielsweise, wie viele Jahre die öffentliche Wirksamkeit Jesu dauerte, durfte und konnte es auch keinerlei Unklarheiten geben. Kurz und gut, Alle Gründe, die wir vorher gegen die zeitliche Ansetzung einer völlig erdichteten Jesusgeschichte um das Jahr 150 anführten, gelten nun im verstärkten Gewicht gegen die Ansetzung einer gröblich verfälschten Geschichte des Stifters um das Jahr 50. So kurz nach Jesu Tode würde es keinem Evangelisten ernsthaft in den Sinn gekommen sein, den Erfolg seiner Werbearbeit von vornherein zu vereiteln, indem er aus Willkür und Laune allbekannte Tatsachen aus Jesu Lebensgeschichte verfälschte bzw. verdunkelte. Es geht also um die historische Wahrheit in den Evangelien. Wie urteilen doch theologische Kritiker selbst über deren Wahrheitsgehalt? Wir wissen bereits, wie ihr Urteil ausgefallen ist, nämlich vernichtend. Wenn wir uns im zweiten Teil dieser Forschungsreihe noch ausführlich mit dem geschichtlichen Wahrheitsproblem beschäftigen, werden wir die erstaunliche Feststellung machen, dass in den Evangelien die größte Konfusion hinsichtlich der Angaben über die Personalien Jesu herrscht. Sogar mit den allgemeinen geografischen Vorstellungen der Evangelienschreiber sieht es böse aus. H. Konzelmann muss von Lukas bekennen: Eine so freischwebende Verwendung geografischer Angaben setzt voraus, dass der Verfasser keine eigene Anschauung von Palästina besitzt, wenn er auch eine zu haben glaubt. So stellt er sich offenbar Galiläa und Judäa als Aneinandergrenzen vor. Wir fassen zusammen, was sich ergibt, wenn wir bezüglich der Frage nach der Entstehungszeit der Evangelien die Dinge in der harten Praxis des wirklichen Lebens der Urchristen sich abspielen lassen. Die Evangelien können weder um 150 noch um das Jahr 50 geschrieben worden sein, sie müssen aus viel späterer Zeit stammen. Damit aber haben die Leugner der historischen Existenz eines Jesus von Nazareth als des Stifters der christlichen Religion das kritische Feld behauptet. Nicht doch, melden sich sofort die Theologen, und man erinnert sich nachdrücklich an das Dasein von P52, der bekanntlich den strikten Beweis liefere, dass sogar das letzte der vier Evangelien bereits um 90 verfasst und in der Christenheit verbreitet wurde. Reißt nicht diese archäologische Tatsache meine ganze auf inneren, psychologischen Gründen fußende Beweiskette auseinander? Hier wird eine Frage aufgeworfen, die von größter Bedeutung ist, denn sie betrifft das Wesen aller historisch-archäologischen Kritik, soweit diese sich mit der Echtheit der Überlieferung befasst. Es geht hier, wie in meinen früheren Schriften über die Fälschung der deutschen Geschichte, um das Generalproblem aller historischen Echtheitsforschung: relative oder absolute Vergleichsmethode? Nun wohl, der P52 ist zweifellos ein objektives Ding, ein Papyrusbruchstück, und ich würde nicht zögern, diesen Fund hoch einzuschätzen, wenn seine Echtheit außer Frage stände, wenn es sich hierbei wirklich um ein Überbleibsel aus der angegebenen frühen Zeit handeln würde. Die Papyrologen behaupten zwar, P52 sei echt, und sie führen natürlich auch Gründe für ihre Behauptung an. Aber gerade die Papyrologen und ebenso die Historiker in ihrer Eigenschaft als Echtheitskritiker antiker und mittelalterlicher Geschichtsquellen zeichnen sich von jeher dadurch aus, von allen Wissenschaftlern die harmlosesten und vertrauensseligsten zu sein. Wir werden das bald an einigen schönen Beispielen, die sich auf biblische Papyri beziehen, zeigen. Immer wieder fielen und fallen die Papyrologen auf künstliche Tatsachen hinein, einmal, weil sie sich in mechanischer Weise der relativen Vergleichsmethode bedienen und vor allem deshalb, weil sie im Prinzip bereit sind, a priori jedem neuen Fund arglos statt skeptisch gegenüberzutreten.